Heute ist der 23. Oktober 2012. Erst kam das Stockholm-Syndrom, dann die Internet-Blogs, dann der Splash-Biergarten, Interviews geben und doch Absagen dann im Nachhinein. Habe den Entschluss gefasst, dass es im Endeffekt nur drum geht, dass man gute Mucke macht und nicht um das, was man redet vor Kamera. Wenn ich was sagen will, dann setz ich mich hin und schreib einen Part. Das heißt, bis auf ein paar Text-Interviews gibt es von mir eigentlich bisher nichts außer Musik. Ach so, wobei noch das im On3-Studio, und da benehme ich mich ja wie ein Vollblut-Hurensohn, um zu zeigen, dass es keinen Wert hat, was man da sagt. Keine Ahnung, ob das irgendwer verstanden hat. Doch umso cooler finde ich die Tatsache, dass ich es so weit geschafft hab, weil ich im Grunde sagen kann, dass alles an der Mucke lag. Und halt daran, dass Mark Zuckerberg Facebook erfunden hat. Hab 5000 sogenannte Freunde, die posten oder liken oder Kommentare schreiben. Bin mir immer noch nicht sicher, wie ich das so find, sehen zu können, dass manche meiner Fans halt Spasten sind. Auch wenn das so klingt, als ob ich irgend so ein undankbarer Bastard bin. Mann, die meisten Fans sind sicher cool, ganz bestimmt. Ganz im Ernst, ich bin dankbar für jeden Hörer, Hand auf Herz. Für jeden, der sich reinzieht, was ich so mache. Jetzt mal ehrlich, ist gar nicht so einfach heutzutage. Wer hätte gedacht, dass ein Klick so anstrengend sein kann, dank Julians Blog und so weiter. Da bin ich froh, dass sich Leute überhaupt mein Zeug noch laden. Egal ob die EP mit Miami oder Leuchtbuchstaben, okay, oder die Kollektion von kostenlosen Songs, die sich für mich eigentlich sowieso schon dafür lohnen. Dass Mackes später sagt, dass er Gefallen an meinen Texten hatte. Wenn deine Idole dich loben, musst du was richtig machen. Denke ich mir jetzt mal. Denke auch, dass ich nur durch Musikmenschen kennengelernt hab, die mittlerweile gute Freunde sind. Oder warte, muss ich davor oder danach No Homo sagen? Scheiß drauf, ist alles perfekt. Wär's nicht gelaufen, wie es lief, gäb es heute keine Platte mit Cap. Yep, dann würde ich heute auch nicht mit Lux zusammen Lieder schreiben. Keine iPad-Beats machen auf Zugfahrten mit DJ Pilot. Hätt keinen Booker, der nur 4 Stunden am Tag schläft. Würd mir nicht mit Tony Agro-TV-Videos ansehen. Tim, Phil und der Rest, niemand wär am Start. Ohne ISO 5 kein Video zu 44 Bars. Ohne Miami weiß womöglich gar kein Edgar Wasser. Ist doch alles cool, wie es kam. Auf die Gefahr hin, dass das gerade krass pathetisch klingt und vielleicht ein wenig dramatisiert, doch das nehme ich hin, weil das hier alles irgendwie erstaunlich groß wird. 2 Blumentopf-Touren in einem Jahr supporten, Konzerte spielen, CDs ausverkaufen in ein paar Stunden. Okay, waren auch nur 250, aber trotzdem. Bei Thatcher Fire von Fahrt darauf hingewiesen, ich könnte für Deutschland von seinen Fans auf die Fresse kriegen. Ernsthaft überlegen, wie man den performt und dann Toni fragen, der nur sagt, spiel einfach den Song, du Spaß. Im Nachhinein kein Plan, was ich dabei dachte. Ich meine, der Tag, an dem ich irgendwas aus Angst sein lasse, sollte der Tag sein, an dem er mir das Mikrofon aus der Hand reißt und mir verbietet, es anzufassen. Mal gucken, ob es dazu noch kommt. Die ersten 2 Jahre sind geschafft seit Stockholm-Syndrom.